Tide und Relax. Hallo, ich heiße Jana, komme aus Sasshausen und höre gerne Tide 96. Tide 96.0, der Hamburger Sender Tide immer anders. Hallo, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Ich begrüße euch alle ganz herzlich hier aus dem Studio vom Mediencampus an der Finkenau. Wir sind live im Studio zu hören und ich grüße an dieser Stelle auch Radio Sem. Das ist die Comunidade Europea Made in Brasil. Und dazu gehören Jota Neto aus Stockholm, Raça d'Auto mit Radio Sassi aus Berlin, Ras Adauto, Katharina und Leon und Radio Mama Terra aus Niterói mit Markus Romau, Rosanne Romau, Carlinhos, wunderbar, Ericardo. Und ich begrüße auch ganz herzlich meinen Partner heute an meiner Seite, ganz herzlich Flavio Nascimento. Wir haben schon ganz viele Radiosendungen gemeinsam gemacht. Flavio, ich begrüße dich von ganzem Herzen und freue mich riesig auf die Sendung mit dir. Alô, Trum, alô, Mama Terra, alô a todos os ouvintes da Mama Terra. Mais um obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui participando desse programa. E lógico, com muito prazer. Sempre é tão bom participar desse programa. Ja, Flavio freut sich auch sehr, dass hier dabei sein kann. Flavio, wir haben schon so viele Radiosendungen gemeinsam gemacht. Du bist einer von denen, die so vielseitig sind. Wir haben 2007 unsere erste Serie gemacht, Poemas. Mhm, ja. Du hast studiert Sprachwissenschaften hier in Hamburg. Mhm. Ganz klar, man hört es eindeutig. Flavio kommt aus Brasilien. Er lebt schon sehr viele Jahre und hat hier in Hamburg Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaften studiert. Genau. Und hat es geschafft, seine eigene Sprachschule aufzubauen, nämlich die Sprachschule Idiom Sprachschule. Und du bist nicht nur ein Professor, ein guter Lehrer. Du bist auch ein grandioser Poet. Und gleichzeitig. Obrigado também. Genau. Und du bist auch, hast mehrere Kunstausstellungen gemacht. Unter anderem também. Auf dem Weg hierher habe ich mich gerade daran erinnert, auch eine Ausstellung bei uns im Kommunikationszentrum Quilombo Brasil. Isso. E agora, por favor, fala bem português. Eu estou bem animado. Fala português com você, correto. Ah, que bom. Isso é bom. É, tudo isso que você falou, né? É muito importante porque é um trabalho que eu faço, que eu gosto, dentro da minha área, dentro da minha profissão. É como você falou, eu estudei aqui línguas e literatura. E agora estou com a minha escola, já tem 2 anos, né? E está indo bem, graças a Deus. Estou trabalhando dentro da minha área. E também, como você falou, eu pinto também, né? Minhas horas vagas, quando há um buraquinho, um tempo livre, que eu sempre encontro, porque para mim é um bom trabalho, é como se fosse um sair do chão e viajar pelo campo da pintura. Ah, você tem também mais um projeto de literatura, né? Isso. Mas vamos falar depois, né? Sim. Agora vamos organizar musiquinha de um músico brasileiro que mora também aqui no Hamburgo, é Jonas Mo. Sim. Und wir werden, bevor wir jetzt unsere Sendung weitermachen und das Interview weitermachen, werden wir eine Musik einspielen von einem brasilianischen Musiker, der ebenfalls schon sehr lange hier in Hamburg lebt, und zwar Jonas Mo. Thank you. Rádio Mama Terra. Essa foi Horizonte com Mo Jonas. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Und die Musik, die wir eben gehört haben, war von Mo Jonas. Und zwar hieß das Stück Horizonte. Zu Gast heute, oder eine Zusammenarbeit heute in dieser Sendung, in dieser Live-Sendung, ist Flavio Nascimento, Brasilianer, Poet, macht derzeit ein poetisches Projekt. Flavio, was bedeutet dieses poetische Projekt? Bem, é projeto de literatura, onde nós somos quatro brasileiros que escrevemos com muito prazer, né? E então resolvemos executar esse projeto que se chama Textos com Textos. Nós fizemos, desde 2009, nós fizemos várias noites literárias, onde nós apresentamos e lemos os nossos textos. Also, ihr habt dieses Projekt, es sind drei Brasilianer daran, vier Brasilianer, die daran beteiligt sind, und dieses Projekt läuft seit 2009 und ihr habt schon sehr viele literarische Lesungen gemacht, und das Thema oder die Überschrift dieses Projektes heißt Texto com Texto. Ja, esse é um jogo de palavras, né? Textos com Textos. Ein Wortspiel. Ein Wortspiel, aber bitte kannst du mir sagen, wie das genau entende? Fala. Sim, textos com textos. São vários textos, como são vários, são quatro autores, são textos diferentes, com poesias, crônicas, depoimentos, enfim. E agora nós estamos numa segunda fase do projeto. Ihr seid jetzt in der zweiten Phase, und was bedeutet das für euch? Agora nós vamos publicar livro com esses textos. Ah, nee. Ihr wollt jetzt in der zweiten Phase wollt ihr ein Buch herausgeben über eure Gedichte. Ja, com os nossos textos que foram lidos nas nossas noites literárias. Das ist keine Vision, diese Vision wird eine Realität. Ja, wir sind schon dabei. Toll, wer ist in dem Projekt dabei? É, nós somos quatro. Eu, Flávio Nascimento, Vatuzzi, que você conhece, né? O Gregório Souza. Gregório Souza. E o Moreira, Fernando Moreira. Moreira. Né? Ah, ok. Nós somos os quatro autores do projeto. Und was bedeutet das? In der dritten Phase werdet ihr dann das Buch herausgeben und... E continuar com o nosso trabalho. O nosso objetivo é continuar com o livro publicado, lógico, andar por este mundo de Deus, e lendo os nossos textos, nossas poesias e divulgando a língua portuguesa, né? Brasileira. Ja, ich war bei eurem letzten Treffen und da war gerade die Diskussion darüber, diese Poesie, ist es überhaupt möglich, diese Poesie in die deutsche Sprache zu übersetzen? Isso. Também é uma coisa que nós vamos agora rever, porque até então nós pensamos o projeto está publicar os textos somente em português. Im Augenblick sind die Texte alle nur... Im Moment ist es nur auf Deutsch, ja. Nur auf Portugiesisch. Ja. Estão só em português, mas pela demanda, como você viu, a manifestação do público no dia, a solicitação que também sejam publicados em alemão. Então, talvez vai ser também... Vamos preparar para isso. Ja, ich denke auch an dem Abend, an dem ich dabei war und die Diskussion unter den Zuhörer und Zuhörerinnen aufkam. Mann, ihr müsst unbedingt, vergesst bloß nicht, eure wunderbare Poesie auch ins Deutsche zu übersetzen. Da musste im Grunde genommen das Publikum euch überzeugen, an diesen Teil des Projektes ranzugehen. Yeah. Weil es ist ja nicht so einfach, ne? Aber... Okay, wir werden noch ein bisschen Zeit haben, über Übersetzung und über Poesie zu sprechen. Was hast du mitgebracht für Musik als nächstes? Eu trouxe uma música do Gonzaguinha, que interpretada por Zizi Posse, que se chama O que é o que é. Okay. Thank you. duvido que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Eu e a vida. Que a vida da gente é um nada no mundo. É uma ponta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é. Verbo é sofrer. Eu só sei que acredito na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde. Sorte. E a pergunta rola e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Flavio, diese Künstlerin habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Sisypos. Sisypos, und was... Sisypos já está há muito tempo no mercado da música popular brasileira. É uma cantora já bem conhecida no Brasil. E esse disco dela, esse CD, sobre todas as coisas... Para mim é o melhor de todos. Ok, also sie ist eine schon lang, seit langem bekannte brasilianische Musikerin in Brasilien. Oder ist sie, hat sie Tourneen gemacht schon so außerhalb Brasilien? In Brasilien. Und macht Musik, MPB, Musik Popular Brasileiro. Das war fast ein Stichwort. Wir geben jetzt mal die Telefonnummer von diesem Studio bekannt. Denn im weiteren Verlauf nach unserer Serie mit Poesie werden wir hier im Studio noch über einen brasilianischen Star sprechen, der zum ersten Mal hier nach Hamburg kommt. Und vielleicht haben wir da schon so einen Tipp gegeben, você quer falar em português agora? Sim, nós vamos apresentar uma cantora brasileira que vai estar pela primeira vez aqui em Hamburgo. Und ich werde die Telefonnummer jetzt geben, durchgeben werden vom Studio. Das ist 325-990-396. Noch einmal 325-990-396. Und wir werden, ich gebe die Telefonnummer durch, weil wir nämlich eine Karte zu verlosen haben. Ja, nós vamos sortear uma carta, uma entrada para o show dessa cantora famosa. Vai cantar aqui em Hamburgo pela primeira vez. O telefone é 325-990-396, né? Em Hamburgo, né? 040. Ok, kommen wir jetzt auf Flavio Nascimento als Poet. Und ich möchte dich doch bitten, du hast ein Gedicht mitgebracht, das da heißt Nós Somos Iguais. Isso. É um texto, é um dos textos que vão estar no nosso livro, né? Que eu li numa das nossas noites literárias. E a poesia se chama Nós Somos Iguais. Você quer traduzir? Ah, não é preciso. Nein. Doch, ich würde es gerne tun, aber ich möchte dich und ich möchte dich bitten, erst das Gedicht ganz zu lesen. Ah, okay. Weil du siehst meine 1000 Fragezeichen überm Kopf und ich hoffe, dass wir das in, nach okay. der Poesie von dir in Portugiesisch, dass wir das auflösen können. Okay. Ja? Então, nós somos iguais. Eu sei. Nós somos iguais. Eu sei. Eu sei porque eu tenho sensatez. Você tem? Ele tem a mente. Ich versuche es doch einmal. Ich weiß, wir sind alle gleich. Ich weiß. Wir haben alle den gleichen Wert. Ich weiß es, weil wir alle klug sind und weise sind. Você tem, du auch, ne? Du hast. Du hast. Er hat diese Weisheit. Er hat. Er hat. A Mensch, den scharfen Verstand. Ja. Usamos-na e a deixamos agir, talvez. Concordamos, brincamos, somos seres criativos, ativos, numa sociedade de idade, piedade e cumplicidade. Oh, wir benutzen unseren Scharfsinn manchmal und handeln danach. Vielleicht. Vielleicht. Wir sind einverstanden, wir spielen damit. Wir sind kreativ und wir sind aktiv. In einer Gemeinschaft von? Alter. Alter. Mhm. Mitleid, erbarmungslos oder mit Schuld? Mhm. Mit Schuld, zusammen. Cumplicidade. Mit Cumplicidade. Schuld. Okay. Usa, cria, seja informativo e cativo. Ative-se e tenha solidariedade. Busque e tenha a você mesmo, na caminhada e jornada. Valorize-se e produza. Machst du gleich weiter? Pense e atue. Seja você mesmo. Assim, nós somos iguais. Eu sei. Boah, Flavio, ich habe mich wirklich mir allen Mut gemacht, um das zu übersetzen. Ich habe lange davor gesessen und ich merke an dieser Stelle, wo wir ja gerade beim Thema waren, das Publikum wünscht eine deutsche Übersetzung. Ja, ist schwierig. Ui, es ist also wirklich ja, sehr, sehr schwierig. Gedichte, Literatur, es ist schwer wirklich, zu übersetzen. Weil oft ist es auch, und ich merke bei dir auch gerade, gibt es oft so viele Wortspielereien. Ne? Und das gehört auch dazu. Das gehört dazu und es ist... Da kann man sich manchmal auch ein bisschen so auf Glatteis gerutscht fühlen, wenn man dann eine Übersetzung macht. Und trotzdem, auch wenn ich die Worte nicht genau eins zu eins übersetzen kann, ja, oder vielleicht auch nicht den Inhalt so wirklich verstehe. Ich fühle etwas. Ich fühle etwas in meinem Herzen. Ja, ich fühle etwas in meinem Herzen. Isso é importante. A mensagem, sentir poesia, sentir, levar o sentimento, ao repensar em alguma coisa. Genau das ist das. Und ich kann nur sagen, Pora é um poema muito forte. Ah, ja. Also es ist sehr stark und es auch, auch wenn es viel uma brincadeira de palavras ist, ne, habe ich doch das Gefühl. É, e quando eu escrevi esta poesia, foi estava o nosso projeto estava começando, né? Estava no início. E eu escrevi pensando no nosso trabalho e também uma maneira de o grupo nos incentivar, nos fortalecer, né, nos dar a oportunidade para dar continuidade ao trabalho, né, para realizar, chegar até o fim. Kannst du das noch mal einmal so für dich übersetzen? Wann hast du angefangen dieses ich habe das Gedicht geschrieben in unserem Projekt. Und ich habe das geschrieben, weil ich wollte mit den anderen zusammen, den anderen Teilnehmer, unsere Companheiros, dass wir müssen das weitermachen. Das ist schwierig, es gibt immer was dazwischen kommt. Das ist, und manchmal denkt man, jetzt machen wir weiter oder nicht. Deswegen sage ich, usamos-nos e deixamos agir, talvez. Quer dizer, nós usamos a mente e deixamos-nos agir, né? A mente agir. Né? Wenn wir zusammen sind. Können wir den scharfen Geist oder den Geist besser vielleicht bewegen und, ja, und auch handeln. Das gehen. Ja, ne? wir müssen mehr unsere Gefühl hören. Ne? Aufs Gefühl hören. Ne, dass wir zusammen weitermachen müssen, ohne Angst, ohne sem problemas. Ne? Tja, da passt ja gar nicht die Frage dazu, die ich dir jetzt stellen werde in meinen Gedanken vorher. Gibst du auf? Nein. Also, ich stelle die Frage doch, weil so ein bisschen klang das für mich heraus so aufgeben. Nein. Aber jetzt weiß ich ganz genau, du hast dieses Gedicht und zum Animieren, ne? Um sich zu unterstützen und stärken. Ne? Valorize-se e produza. Sich mehr Selbstwert geben und dann anfangen zu was zu machen. Und was zu produzieren. Machen. Ne? Ja. Genau. Pora Flavio, ein wunderbares Gedicht. Danke sehr. Muito obrigado. Ein wunderbares Gedicht. Hören wir mal in unsere nächste Musik rein. Und zwar ist die von dem Album mit dem deutschen Musiker Till Brönner. Und das ist mit Vanessa da Mata. Isso. O que será? Ja, jetzt! O que será? desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os sinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e o mesmo Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar o que não tem governo, nem nunca terá, o que não tem vergonha, nem nunca terá, o que não tem juízo. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Zu hören live vom Mediencampus an der Finkenau. Unsere Sendung ist auch zeitgleich zu hören über www.tidenet.de. Aqui é Mama Terra, diretamente da Rádio Tide, que também pode ser ouvida na internet, www.tidenet.de. Ja, und die wunderbare Stimme, die ihr eben gehört habt, ist von Flavio Nascimento, Brasilianer, hier in Hamburg lebend seit vielen Jahren, Poet, Sprachenwissenschaftler und hat seine eigene Sprachschule, Idiom-Sprachschule, seit 2 Jahren. Ist. Erfolgreich. Ist. Absolut erfolgreich. Posso dizer o endereço? Sim, claro. Idiom-Sprachschule, Rundingsmax. 43-41, Telefonnummern, ja. 29-81-32-50. Und da ich absolut eine Null bin, was Zahlen angeht, möchte ich dich bitten, deine Telefonnummer noch einmal in Deutsch zu sagen. Die Adresse ist Rödingsmarkt 43. No, das ist ja klar. Die Telefonnummer ist 29-81-32-50. Und nochmal der Name Idiom. Idiom-Sprachschule. Ein Wort, ne? Wenn du das auf www.idiomsprachschule.eu. EU. Wow, genial. Ja, wir haben die Telefonnummer vom Studio durchgegeben. Das hat auch seinen Grund, nämlich es kommt nach Hamburg am 1. Mai ein wirklich richtig zum ersten Mal nach Hamburg in die Fabrik. Ein wirklich Spitzenstar, brasilianischer Spitzenstar. Eine Frau ist es. Sie ist als Tochter eines Jazz-Schlagzeugers und einer Sängerin 1965 in Porto Alegre zur Welt gekommen, begann ihre unvergleichliche Karriere Ende der 80er. Musikalisch wurde sie von der MPB, vom Musica Popular Brasileiro geprägt, literarisch vom brasilianischen Modernismus. Beeinflusst wurde sie unter anderem von Mario de Andrade und von Tarsila do Amaral. Zwei Jahrzehnte später zählt sie zu den stilprägenden Figuren der MPB und ist eine der wichtigsten weiblichen Stimmen ihrer Generation. Nach 4 Millionen verkauften Tonträgern ist sie nur noch mit ihrem großen Landsmann Caetano Veloso vergleichbar. Sie arbeitet permanent an neuen Projekten und so mag es kaum verwundern, dass sie ausgerechnet mit ihrer zeitgenössischen Interpretation brasilianischer Kinderlieder auf dem Album Adriana Partimpim endgültig zur Volksheldin avancierte. Auch fern der Heimat, aber gutiert ein wachsendes Publikum, ihre faszinierende Simplizität, verpflichteten Konzerte, die ausverkauften Shows, ihre letztjährigen Europatournee in London, Barcelona, Paris, Berlin und Amsterdam legen davon Zeugnis ab. Flavio, você pode falar agora em português? Só ela está. Não posso falar o nome, né? Sim. Não. Sim, é uma cantora brasileira muito famosa, nasceu em Porto Alegre e as suas músicas, os seus textos são baseados, tem uma influência do modernismo, principalmente de textos de Mário de Andrade e Tarsila do Amaral. É uma cantora muito famosa que vendeu muitos discos no Brasil. E ela está fazendo pela primeira vez um show, vai fazer agora em Hamburgo. Mas já tem uma boa história, um caminho. Ela já fez vários shows em vários países da Europa, em várias cidades da Europa. E todos que assistiram o show ficaram maravilhados. Ja, und jetzt werden wir mal reinhören. Ich glaube, jetzt habt ihr wirklich gleich, wenn ihr sie hört, mit dem ersten Stück, das da heißt... Então liguem para ganhar uma entrada para o show. Ja, und das Stück heißt Vambora von der CD Publico fast im Jahr 2000. Fairerweise geben wir jetzt noch mal die Telefonnummer durch. 325-9903-96. 325-9903-96. Liguem para ganhar uma entrada para o show. Meu coração dispara quando tem o seu. Então estamos aguardando o telefonema de vocês, ouvintes, e digam quem é a cantora. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Tide 96.0 und das Stück, was wir eben gehört haben, war von einer brasilianischen Musikerin, die sehr, sehr, sehr bekannt ist im Bereich MPB. Und das Stück, was wir gehört haben, war aus dem Jahre 1998 und heißt Vambora. Und vom Text her ist das ja sehr romantisch, ne? Es geht darum, dass sie verlassen wurde und sie leidet sehr darunter. Und sie möchte unbedingt, dass diese Person wieder zurückkommt, wieder zurück in ihr Haus kommt, weil sie berichtet auch darüber, dass sie noch den Geruch dieses Menschen, dieses geliebten Menschen noch überall im Haus spürt und zwischen den Seiten eines Buches, das da heißt Asche der Zeit. Boah, Flavio, was sagst du als Poet? Lindo, maravilhoso texto. Com certeza. Texto? Uhum. Muito bonito. Ja, und diese Poesie maravilhosa. Sie, ne? Mhm. Ich habe viele Stücke von ihr jetzt recherchiert und herausgesucht. Es ist eine erstklassige Musikerin. Sie hat Ihre Texte sind wirklich sehr beeindruckend. Mhm. Manchmal sind sie auch etwas hart und sie ist sehr kritisch. Es gibt so einige Texte, die da sind. Und diese Sängerin wird am 1. Mai um 21 Uhr hier in Hamburg in der Fabrik auftreten. Zum ersten Mal in Hamburg. Und sie wird ihre neue CD vorstellen, die da heißt O. Wie heißt sie denn jetzt? Microbio do Samba. Was würde das, wie würdest du das übersetzen? Microbio ist Bakterie. Der Samba. Mikrobe ist etwas, das man pega. Sich in sich aufnimmt ja. Oder ansteckt. Ansteckt, ne? Ja. Ansteckend Samba. Samba ist ansteckend. Ja, genau. Wollen wir doch mal reinhören in ein nächstes Stück. Mal sehen, e não esqueçam, ligam para ganhar uma entrada para o show. E digam quem está cantando. Estar num bom dia pro ruft uns an. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Wir verlosen eine Karte für das Ereignis am 1. Mai in der Fabrik um 21 Uhr. Wir verlosen eine Zutrittskarte. Você virar a esquina e adentrar a livraria, pro caso de o acaso estar num bom dia, pro caso de destino me haver reservado a alegria e o meu fado estar fadado a ser a sua sina, eu vivo a sorrir. Stimme aus Brasilien. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Flávio, fala um pouquinho mais português. Sim, claro. Estamos esperando o telefonema de vocês, quem quer ganhar uma entrada para o show. É só ligar aqui e dizer quem cantou, quem é esta cantora famosa brasileira que vai se apresentar pela primeira vez em Hamburgo no dia 1º de maio, às 21 horas. Lá no Fabrik. Tja, was machen wir denn, wenn wir jetzt nicht die richtige Antwort kriegen? Ja, dann machen wir das so. Dann könnt ihr uns auch noch ein bisschen, könnt ihr noch ein bisschen recherchieren im Internet, was so am 1. Mai in der Fabrik hier in Hamburg los ist. Und dann könnt ihr gerne über info@mamaterra.de könnt ihr euch melden und den Namen sagen. E podemos então sortear o e-mail. Sim. Mais uma vez, info@mamaterra.de. Das ist Mama Terra, ein Wort. E o telefone daqui é 040-325-99-03-96. Flávio, es hat mich richtig gefreut, heute mit dir hier zusammen im Studio zu sein. Es ist fast schon die Zeit gekommen, um sich zu verabschieden. Jedenfalls für heute. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du wieder dabei warst. Claro, und ich wünsche mir so sehr, dass du immer mal wieder reinschaust. Com muito prazer. Arrumar tempo. Genau, tempo um pouco curto, mas... Soweit du überhaupt noch Zeit hast, weil du ja doch sehr viel zu tun hast in deiner Sprachschule, ne? Mas um tempinho sempre é bom. Sag mal, seine Schülerinnen, Schüler, sind das junge und alte? Welches Alter gibt es da so favorisiertes? Tanto jovens como mais velhos. Gemischt. Gemischt. Männer, Frauen, Kinder auch? Kinder, não. Como aluno de... Não. Só alguns workshops que tem alguma participação de crianças. Okay. Liebe Zuhörer, ich verabschiede mich, die deutsche Stimme von Radio Mama Terra Ortrun Gutke. Bis zum nächsten Mal in einer Woche, um die gleiche Zeit, 96,0, 19 bis 20 Uhr. Temos ainda tempo pro sorteio ainda, se alguém ligar? Ja, sie, wenn die Leute anrufen wollen. Sie, ne? Wir hören das hier, wir hören das, wir sehen das, das Signal ist da, es muss angerufen werden. Es gibt Gente, liegen, ninguém quer ganhar ingresso para o show. Noch ein Stück, das letzte, was wir auch von dieser Frau auflegen, von dieser Sängerin, das ist Lição de Bayon. Muito bem. Muito bom. Chérie, que vous savez danser. Un, deux, s'il vous plaît. Montrez-moi, chérie, que vous savez danser. Joga o corpo para lá, joga o corpo para cá. O corpo, tudo legal pra começar. Joga o corpo para lá, joga o corpo para cá. O corpo, tudo legal pra começar. O seu Renato, o professor, já vai chegar pra lhe explicar. Seu Renato logo os corrigirá. O seu Renato, o professor, já vai chegar pra lhe explicar. E os defeitos, seu Renato logo os corrigirá. Aprende la leçon, dança le baillon, allons-y dançons. Ah, que c'est bon. Aprende la leçon, dança le baillon, allons-y dançons. Ah, que c'est bon. Un, deux, s'il vous plaît. Montrez-moi, chérie, que vous savez danser. Un, deux, s'il vous plaît. Montre-moi, chérie, que vous savez danser. Acabamos de receber um telefonema de uma ouvinte, Elisângela Kühl, e você ganhou a entrada para o show no dia 1º de maio, lá no Fabric, da Adriana Calcanhoto. Parabéns, Elisângela, e obrigado pela participação. Ah, herzlichen Glückwunsch. Wunderbar, Elisângela Kühl. E os defeitos, seu Renato logo os corrigirá. O seu Renato, o professor, já vai chegar pra lhe explicar. E os defeitos, seu Renato logo os corrigirá. Aprende la leçon, dança le baillon, allons-y dançons. Ah, que c'est bon. Aprende la leçon, dança le baillon, allons-y dançons. Ah, que c'est bon. Un, deux, s'il vous plaît. Montrez-moi, chérie, que vous savez danser. Un, deux, s'il vous plaît. Montrez-moi, chérie, que vous savez danser. Un, deux, s'il vous plaît. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 27. April 2011. Das afrikanisch-deutsche Kulturmagazin Edikanfo Radio hört ihr ab 20 Uhr. Um 21 Uhr sendet Backspin FM. Motto: Wir sind Hip-Hop. Diesmal mit Backspin Resident DJ 12 Finger Dan. Ab 22 Uhr Sequence Soul mit einem intensiven Blick auf das Geschehen der internationalen elektronischen Musik mit Herz. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Donnerstag, den 28. April 2011. Um Mitternacht hört ihr Power FM, das türkisch-deutsche Nightlife-Magazin. Akuter Ohrenkalk durch Dudelfunk? Da hilft nur eins, Tide 96.0. Immer anders.